Die Königin von Lankwitz von Max Urlacher und Angela Lucke. Regie Thomas Leutzbach. Das wurschtelt sich noch rein, oder? Nicht Sie sollen sich dem BH anpassen, sondern der BH Ihnen. Lassen Sie mich raten, 95D? Die Dessous-Fachverkäuferin Irene Majowski war eine Superheldin. Keine, die fliegt, Spinnennetze wirft oder Feuer speit, sondern die mit dem Scannerblick. Ich kaufe immer 90E. Fehler. Aber Ihnen kann ja helfen werden. Bea, holst du bitte mal Modell Amazone Magnifique in 95D? Im Peach oder Midnight? Wenn er passt, nehme ich beide. Irene war in der Lage, alle Formen zu optimieren und verstand, wenn du beinahe vorne überkippst und ewig unter Rückenschmerzen leidest, ist das das Fegefeuer auf Erden. Gut sitzende Wäsche ist kein Schicksal, sondern eine bewusste Entscheidung. Irene war die perfekte Verkäuferin. Sie liebte ihren Job. War nicht aufdringlich, nicht selbstgerecht, immer freundlich, pünktlich, diskret und so diszipliniert. Kein Tropfen Alkohol. Nie. Hackedicht war sie nur einmal. Bei ihrer Hochzeit, vorm Altar. Da hat sie ihrem Mann vor die Füße gekotzt. 3 Jahre später überfuhr sie ihn. Irene! Gründlich und erbarmungslos. Naja, genau genommen hat sie ihn erst angefahren, dann überfahren. Letzteres aber gleich mehrmals. Vor, wieder zurück, vor, zurück und nochmal. Die Route wird neu berechnet. Und? Was meinen Sie? Ausschnitt mit aufgerüstem Zeugs haben Sie nicht nötig. Aber Ihnen kann ja helfen werden. Probieren Sie den. Sag mal, Irene, und du bist wirklich über den drüber? Ich meine, einfach so? Wenn die Damen dann auch mal so freundlich wären, ihr wichtiges Gespräch kurz zu unterbrechen, ja? Na, nun mal nur die Ruhe, ja? Die Ruhe, wissen Sie, meine Zeit ist hält, ja? Also wenn Sie was Vernünftiges gelernt hätten, dann wüssten Sie, wovon ich rede. Nicht aufregen, Bea, ich hab den Schuss noch nicht gehört. Womit kann ich Ihnen helfen? Also ich suche einen kleinen Slip-Herr mit Rüschen. Ja, für meine Freundin, aber nicht so teuer, bitte. Ach, kommen Sie doch erst mal mit. Kommen Sie mal mit, ich hab was Schönes für Sie. Na, wie sieht's aus? Ein kleines Pikolöchen? Nee, also die Zeit, na, ist sehr nett von Ihnen, aber ich... LKA Berlin, Kriminalobermeisterin Nix. Entschuldigen Sie, Irene Majowski? Nee. Was wollen Sie denn von ihr? Also die Irene, die heilt heute mal gar nicht. Ist schon gut. Ich nehme an, Sie suchen nach mir. Frau Majowski, Sie werden verdächtigt, Ihren Mann überfahren zu haben. Korrekt. Und ich würde es immer wieder tun. Ruhe im Gerichtssaal. Warum sie ihn geheiratet hat, sie erinnert sich nicht. Warum sie mit ihm Schluss gemacht hat, darüber spricht sie nicht. Obwohl das ein oder andere über ihren Mann gemunkelt wurde. Warum reden Sie denn nicht, Frau Majowski? So kann ich Ihnen doch nicht helfen. Aber Irene schwieg. Im Namen des Volkes ergeht gegen die Angeklagte Irene Majowski folgendes Urteil. Oh, ich schockiert doch nicht so. Noch 3 Wochen, dann bist du hier raus. Und dann? Ich muss davon irgendwas leben. Wie komme ich am schnellsten an Kohle? Das KDW ist passé. Die haben nur saubere Leute. Na, frag mich mal, Irene. Frührente mit 55 und ersetzt durch so eine jungsche Barbie ohne jedes Fachwissen. Unfassbar. Nee, gibt keinen zurück an unseren geliebten Arbeitsplatz. Nee. Die wollen uns nicht mehr. Also, was auch immer. Ich bin dabei. Ja, wobei. Was meinst du? Vielleicht Leichen waschen? Ja, waschen, schminken, zurechtmachen. Du, das kann nicht jeder. Im Knast habe ich eine Menge gelernt. Also, das kann ich vielleicht doch. Wenn es um Leute verschönern geht, da sind wir doch vom Fach, wa? Ja, aber unsere Spezialität sind Dessous und nicht Leichenhemden. Bei unserer KDW-Kundschaft haben wir ohne nichts anderes gemacht, als halbtoten Gewebe einen Anschein von praller Frische zu geben. Was hältst du von Taxifahren? Fällt flach bei deiner Vorgeschichte. Ach, Mensch. Aber wenn ich so ein Talent hätte wie du, würde ich mal bei meinen Freunden rumfragen und denjenigen Geld ihre dämlichen Wichser plattfahren. Naja, ich bin ja leider nur eine gute Beifahrerin. Bea, das ist es. Was? Wir können uns den Luxus, anständige Menschen zu sein, nicht länger leisten. Also machen wir Geld mit dem, was wir können. Und das wäre... Kerle anfahren. Hm? Je nach Problemlage bieten wir individuell zugeschnittene Lebensanstöße. Der eine kriegt einen Stoß, die andere was fürs Leben. Natürlich kannst du uns nicht in jedem Seiten anbieten, aber es wird doch noch Frauen geben, die dafür zahlen. Gerne zahlen, glaub mir. Der Kern unserer Marke stimmt. Und unser Radius kann nur Langwitz sein. Da kommen wir her, da kennen wir uns aus. Weißt du was? Du organisierst, ich führe aus. Also, weißt du, kannst du sagen, was du willst, Irene. Du bist eine Visionärin. Eine was? Die in der Zukunft kicken kann. Die nächsten Wochen gilt es, unseren Unternehmensstart vorzubereiten, mögliche Akquirierungsorte abzuwägen, Gesprächseröffnungen zu entwerfen, also wie man mit potenziellen Kundinnen ins Gespräch kommt, und diese Formulierungen auswendig zu lernen. Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber seit mein Ehemann vor der Straßenbahn gelaufen ist, geht es mir viel besser. Können Sie sich das vorstellen? Gut. Meinen Sie, dass das Unglück einer Person das Glück einer anderen befördern kann? Bea? Ja? Ich bin's, der Herbert, mit der neuen Hüfte aus der Reha. Das glaube ich ja jetzt nicht. Der Herbert, Mensch, wie schön! Was führt Sie denn zu so später Stunde hier auf dem Kudamm? Naja. Ich liebe Schaufensterbummeln. Und besonders hier bei Plempe. Hm. Naja, gucken Sie mal. Nur echte Südseeperlen. Aber das Bezauberndste in der ganzen Auslage. Ist das Herz der Spree, ja? Gefällt's Ihnen? Na, hast du Töne? Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Wie das Herz des Ozeans aus Titanic. Ich liebe Titanic. Also, ich meine, den Film, wa? Kennen Sie den? Aber natürlich. Ja, klar. So wie Sie aussehen, gehen Sie glatt als Passagier der Titanic durch. Weil ich so alt bin? Nee, um Jottet Film. Nee, so habe ich das nicht gemeint. Nee, wegen Ihrer eleganten Erscheinung. Also, nicht alt, sondern ein Herr der alten Schule. Ganz Gentleman. Bis auf Ihre Allwetterjacke. Was ist denn verkehrt an meiner Allwetterjacke? Heute rennen sie alle in Allwetterjacke rum, obwohl die so teuer sind. Das teuerste, was ich je besessen habe, ist die Zuchtperlenkette meiner Oma. So was Preiswertes gibt es hier bei Plempe natürlich nicht. Nur echte Juwelen. Wie das Herz der Spree. An Ihnen wäre das Herz der Spree noch schöner. €75.000. So viel Kohle. Damit könnte ich ein komplett neues Leben anfangen. Also würden Sie den Stein nicht ins Meer werfen, wie im Film? Ich? Niemals. Haben Sie noch was vor, Gnädigste? Oder darf ich Sie auf ein Getränk einladen? Ich weiß nicht. Warum? Eigentlich nicht. Gerne. Eine Stunde später sind wir per Du und kurz darauf wird Herbert der Herzensprinz an meiner Seite. Trotzdem vernachlässige ich unsere Kundenakquise nicht. Die kleine Tiffany möchte im Spieleparadies abgeholt werden. Klientin 1, wurde nach 15 Jahren von ihrem Freund vor die Tür gesetzt. Also braucht sie eine neue Küche. Und dann verlangt er, mach doch mal was Modernes mit deinen Haaren. Der muss reden, diese Nulpe. Aber ich verblendete Trantüte, denk, Mensch, wie aufmerksam. Der Olle entdeckt mal ganz neu. Ich also 30 cm Haare ab. Dabei weiß ich hab keinen Hinterkopf. Nee, das stimmt nicht. Siehst aus wie ein Kerl, hat er gesagt. Und welch war? Och, ich hätt's wissen müssen. Also wirklich, wie blöd muss man denn sein? Den zerstör ich. Den, wenn ich nur wüsste, wie. Ihnen kann geholfen werden. Ah ja? Ja, ging's immer. Für alles holt man sich doch heutzutage professionelle Unterstützung, nicht? Typberater, Personelltrainer, Inneneinrichter, Hochzeitsplaner. So, und jetzt stellen Sie sich vor, auch in Ihrem Racheverlangen professionell an der Hand genommen zu werden, nicht? Kein Scheitern, keine Demütigung. Keine Peinlichkeit. Und das Allerwichtigste, nicht mehr die Verliererin sein. Ja. Mhm. Einfach mal kurz über ihn drüber. Und der Spuk hätte für alle Zeiten ein Ende. Nee, Entschuldigung, aber das missverstehen Sie jetzt. Wir setzen gezielte Nadelstiche, an denen unsere Kundinnen lange Spaß haben. Das ist das Credo unserer Agentur. Wir bringen niemanden um. Wieso das Übel gleich ans Blatt fahren, wenn man sich doch eine Zeit lang an den röchelnden Resten berauschen kann? Da geht einem doch jedes Mal vom Neuen das Herz auf, wenn sich der Olle an Krücken die Treppe hochquält. Ja, super. Nicht? Was soll's denn sein? Na, das Beste, was geht, Meister. Alles picobello, wie frisch vom Band. Waschi kompletti. Zum Feierabendtarif für 15,50? Spitze? Nehm ich. Ach, und unbedingt mit Unterboden intensiv. Alles klar. Und los geht's in die wilde Reise. Ja, Fenster zu, sonst regnet's rein. Sag mal, Programm Software hätte auch gereicht, ja? Ich hab den nicht zerstückelt. Ich hab nur gezielt die Hüfte touchiert. Da hat nichts gespritzt. Hast du die falschen Nummernschilder wieder abgeschraubt? Logisch. Entspann dich. Hm? Wenn uns doch mal eins der Opfer die Karosserie zerbeult, geht's zu Conny, Irenes Lieblingsschrauberin. Das ist auch nur eine minimale Delle. Echt? Hier ein paar Lackkratzer. Kein Ding, ich bringe einen kleinen Flitzer wieder auf Vordermann. Conny ist wie wir, echte Langwitzerin. Alle Berliner Bezirke halten sich ja für speziell. Langwitz nicht und wir uns auch nicht. Die größte Stärke einer Langwitzerin ist ihr Wille, hat meine Mutter immer behauptet. Ihr Wille, es aus Langwitz rauszuschaffen. Nach Charlottenburg oder wenigstens nach Tempelhof. Aber Irene und Conny kennen sich ja nicht aus Langwitz, sondern aus dem Knast. Ach so, Conny, noch was. Damit wir morgen nicht gleich wieder hier sind. Aber kriegst du vielleicht, unsere asiatische Pappschachtel an den, wie soll ich das nennen, also strategisch wichtigen Stellen verstärkt oder so? Dafür habt ihr ja mich. Ich baue dir mal eine Domstreberin. Und die Karosserie wird an den neuralgischen Knackpunkten anständig versteift. Außerdem packe ich dir mal noch einen Biturbo drauf, damit du auch untenrum anständig in die Gänge kommst. Klienten 2 und 3 akquiriere ich im umzäunten Hundeauslaufplatz auf dem Tempelhofer Feld. Da rennen so viele Köter rum, da fällt es ja nicht auf, dass ich keinen hab. So ist's brav. Aus! Pfui! Klientin 2 und 3, Beagle-Besitzerinnen, Zwillingsschwestern und gemeinsame Inhaberinnen einer angesagten Boutique an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Langwitz, teilten sich monatelang den Paketboten als Liebhaber. Ohne voneinander gewusst zu haben. Natürlich. Spielrige Type. Zudem der Drogenhändler unseres Vertrauens. Mm. Auch in diesem Sortiment stimmte sein Angebot. Aber zweigleisig fahren, das geht natürlich gar nicht. Och, wieso denn nicht? Ich sag immer, das Leben ist bunter als eine Tüte Haribo. Nee, bei dem dominiert eine ganz billige Fantasie. Meint wohl, hinter jeder Wohnungstür wartet eine von uns, die darauf jiepert, sein kleines Päckchen auszupacken. Wir wollen ihn nicht körperlich quälen, nur seelisch. Ihnen kann geholfen werden. Wissen Sie, wir bieten nämlich eine ganze Palette von Rachemaßnahmen. Oh, ja, das ist ja toll. Ja, so eine schöne Wurst. Apropos Wurst. Und in Ihrem Fall soll die kleine Wurst denken, er steht bei seinen Drogenfreunden auf der Abschussliste und nachts vor Schiss gehen Ohren mehr zu machen. Also mieten wir einen massigen Van mit verdunkelten Scheiben, um das Objekt zu verfolgen. Langsam wird er nervös. Lass das zurückfallen, damit er glaubt, der hat uns abgeschüttelt. Und dann tauchst du hinter der nächsten Ecke wieder auf. Was macht er denn? Oh, oh. Jetzt? Ja, was mach ich? Der kommt. Was wollt ihr, ey? Bitte. Ich zeig auch nie wieder was ab, versprochen. Ich zahl alles zurück. Ich schwöre. Bitte tut mir nichts. Ein Riesenerfolg. Und jetzt wird es Zeit, Irene meinen Herbert vorzustellen. Bea, wenn das so weitergeht, werden wir das Geld säckeweise nach Hause tragen. Ich sag doch immer. Manchmal muss man auch die Häppchen essen, wo der Wurst nach oben gerollt und der Käse schwitzig ist. Ist euch der rote SUV aufgefallen? Was, wo? Da eben. Den sehe ich heute schon zum vierten Mal. Also mir ist nichts aufgefallen. Dir, Bea? Weiß nicht, also bin mir jetzt nicht ganz sicher. Herbert, die nächste Runde geht auf uns. Wir haben was zu feiern. Bea will mir ja nicht verraten, an was ihr beiden eigentlich arbeitet. An der Erfüllung unseres Traumes. An einer eigenen Dessous-Boutique. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Bea schwärmt immer wieder von eurer gemeinsamen Zeit im KDW. Sucht ihr noch Investoren? Was? Wieso, was machst du denn? Getränke Großhandel. Aber vielleicht schon bald. Nee, wa? Warten? Da ist er schon wieder. Ja. Der rote SUV. Klientin 4 bis 7 rekrutieren wir in einer Frauensauna im Fitness for Femme an der Schlossstraße. Nichts Aufregendes. Normale Anschläge für die kleine Genugtuung zwischendurch. Ausgleichende Gerechtigkeit für mürrische Ignoranz, anhaltend muffigen Körpergeruch, fortwährende Wehleidigkeit und vergessenen Hochzeitstag. Über den Fuß rollen, vom Fahrrad schubsen, seinen Sportwagen ins absolute Halteverbot schieben und Dickmilch in den Kühlerrost. Für je 320 Euro. Mehr. Dein Vieh macht auch Mist. Verzeihung, sind Sie das mit den sehr speziellen Fahrtkünsten? Mittlerweile sprechen uns die Ladies hier schon von ganz alleine an. Und jetzt wissen Sie, mit welchen miesen Tricks dieser Clan versucht, mich aus meiner Wohnung rauszuekeln und danach das gesamte Haus wie den Rest Berlins Luxus zu sanieren. Ihnen kann geholfen werden. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Schauen Sie mal hier, das ist die alte Patriarchin dieser Immobilien-Sippschaft, Irmgard. Könnten Sie deren Elektromobil frisieren? Nee. Ziel unserer Aktion sind ausschließlich Männer. Die Irmgard ist doch eh schon fast hinüber. Wie bitte? Auf keinen Fall. Na gut, was ist mit der hier, Wilma? Was glauben Sie eigentlich, wer wir sind? Frauenmörder? So eine Bürstenschnitt im Manze. Bei der dachte ich an eine Injektion. Also, das entspricht nicht unserer Firmenethik. Keine Frauen. Wenn sie es beruhigt, dann machen sie halt nur die Männer. Zum Beispiel den hier, Edgar, Lottoladenbesitzer. Den würde ich gerne eine Treppe runterkegeln lassen. Wir agieren nur per Auto. Na dann. Den hier, Wahnsinn, von dem habe ich gerade kein Foto, egal. Autounfall mit Todesfolge, das wäre der Hit. So, jetzt hören Sie mal, gute Frau. Wir sind nicht die Mafia, ja? Wir tun Judith. Wir bringen niemanden um. Nicht mehr. Das ist doch nur der halbe Spaß. Außerdem nehmen wir Aufträge nur von Klientinnen an, die uns grundsätzlich sympathisch sind und ein für uns plausibel erscheinendes Anschlagsanliegen haben. Und beides scheint uns hier nicht gegeben. Schönen Tag noch. Los, kommen wir. Das ist doch eine Unverschämtheit. Unsere lukrativste Zielgruppe sitzt ohnehin in der Konfiserie Weischert und frisst Torte. Herr Ober, noch ein Piccolo und die Punschschnitte mit extra Sahne. Na, heute leichtsinnig. Die nicht mehr ganz so taufrischen. Hintergangen, gedemütigt, ausgetauscht. Die Fassade bröckelt und überhaupt die sich potenzierenden Probleme mit dem verlangsamten Stoffwechsel und der Schwerkraft. Und wenn die allgemeine Bröckelage systemrelevant wird und dann auch noch der Alter nervt, dann kommt unsere Racheagentur ins Spiel. Herbert, mein Hase. Ja? Sag mal, kann ich da zurückrufen? Bin ich auf Arbeit? Ich wollte nur sagen. Und Sie machen? Hallo? Auch noch einen kleinen Wunsch? Hörst du mich? Noch eine heiße Schokolade. Herbert, die Verbindung ist hier wahnsinnig schlecht. Wir müssen uns unbedingt sehen. Hier ist wahnsinnig schlechter Empfang. Ich ruf da zurück, wa? Bea? Hallo? Es gibt was zu feiern. Ich habe meinen Getränk gemacht. Bea? Ich wollte dir nur sagen. Herr Ober, bitte dasselbe nochmal. Aber sehr gerne noch. Man muss sich auf die Verzweifelten stürzen, bei denen ein Funken Restdynamik aufleuchtet. Wie Gudrun hier am Nebentisch, die froh ist, dass sich jemand für den Verrat interessiert, den man an ihr begangen hat. Kriminalobermeisterin Nix an Zentrale. Ich höre gerade von der Fahrerflucht am Hauptbahnhof. Ich bin ganz in der Nähe und übernehme. Es ist doch gar nicht Ihre Zuständigkeit. Ich übernehme trotzdem. Herr Ober, ein Piccolo noch und eine Sahneschnitte. Ja, noch eine. Also, vor 25 Jahren, während meines morgendlichen Geschäfts, ich habe das Glück, immer zur gleichen Zeit aufs Klo gehen zu können, blätter ich im Arbeitsbuch zum I Ching. Was? Ja, darin sind Symbole und Schriftzeichen erklärt. Ach so. Vorhersagen für die Zukunft. Na, Sie wissen schon. Und beim Spülen fiel mir dann auf, dass ich das Zeichen für Vereinigung produziert hatte. Das ist ein ziemlich kompliziertes Zeichen. Tja, aber was, frage ich mich, ist die Bedeutung? Vereinigung mit wem und was? Und? Und abends fiel die Berliner Mauer. Ist nicht wahr. Doch, ich hatte die Wiedervereinigung vorhergekackt. Das ist ja doll. Ja. Und in den kommenden Jahrzehnten habe ich mich dann eingehender mit dem Phänomen der Symbolik beschäftigt und ein Sendekonzept fürs Fernsehen entwickelt. Fürs Fernsehen? Mhm. Oh, toll. Tja, die einzigen, die sich begeistert zeigen, waren die vom Spirit ohne Limit TV. Marktführer in der Welt der Kartenleger und der Wahrsager. Also, ich habe einen Entwicklungsdeal unterschrieben. Und die haben mir alle Rechte abgekauft und mit mir als Moderatorin eine Probesendung angeschoben. Das K-Orakel. Prophezeiungen zum innersten Selbst, das den kosmischen Zusammenhang abbildet. Gudruns K-Orakel. Ja, meine Idee. Meine Marke. Nach mir benannt wie Heinz Ketchup. Respekt. Also wirklich. Aber jetzt, wie läuft denn das dann so? Ich meine jetzt in der Sendung. Also, da rufen dann die Zuschauerinnen, es sind fast immer nur Zuschauerinnen, die rufen live bei mir in der Sendung an und beschreiben Form und Ausrichtung. Wie jetzt? Naja, also so gekringelt oder gedrungen oder Erbsengröße, ja, und so weiter. Jede zweite Anruferin will was über ihre Beziehungsentwicklung hören. Und natürlich am liebsten was Günstiges. Hm. Und darin bin ich spitze. Aber schneidest du mit dem Messer oder mit dem Finger? Wie sieht denn aus? Aber dann kam der Hammer. Sie haben Ihre seherischen Fähigkeiten verloren. Nee, nee. Nicht. Eine spirituelle Midlife-Crisis? Schlimmer. Ach, Mensch, jetzt sagen Sie doch. Man hat mich gegen einen angeblich sexuell unkonnotierten Moderator aus der Druidenschiene ausgetauscht. Einen Mann. Ihnen kann ja helfen werden. Spirit ohne Limit TV. Dein Geschäft von heute ist deine Zukunft von morgen. Und hier ist sie wieder, Ihre Gastgeberin, Gudrun Hellsicht. Herbert, entschuldige, du, ich hab dich nicht vergessen. Hallo, mit wem spreche ich? Mit wem spreche ich denn? Das ist doch Herberts Nummer. Kriminalobermeisterin Nix. Sie waren die letzte Person, die Herr, Herbert kontaktiert hat, bevor er... Sind Sie seine Gattin? Nee, seine Freundin, bevor er was... Was ist denn mit Herbert? Er ist sehr schwer verletzt. Nee. Kommen Sie am besten gleich ins Benjamin Franklin. Wo ist mein Herbert? Ich will zu ihm. Der Freund wurde offenbar angefahren. Massiver Blutverlust. Man hat ihn zwar reanimieren können, aber es sieht nicht gut aus. Ich will zu ihm. Bea, ich warte draußen. Ja, ist gut. Danke. Ein Beatmungsschlauch in Herberts Mund. Überall Kabel und hydraulische Pumpen. Die Apparaturen und Bildschirme übersetzen den Rest Leben in einen monotonen Rhythmus. Ein Leben. Reduziert auf ein mattes Piepsen. Mensch, Herbert, was machst du denn für Sachen? Ihr Freund wurde leblos am Fuße der Freitreppe am Hauptbahnhof gefunden. Zeugen berichten, er sei von einem roten SUV gezielt überfahren worden. Roter was? Ach, Herbert. Hat Ihr Freund Feinde? Aus dem Weg, bitte. Warum piepen das jetzt so? Hat ihn jemand bedroht? Frau Dr. Schönhoff in die 2. Wenn Sie irgendwelche Informationen... Was haben wir? Herzstillstand. Reanimation. Laden auf 120. Ja. Achtung. Und weg. Nichts. Bitte. Kein Puls. Nochmal. 200. Und weg. Ja. Nichts. Herbert. Entschuldigung, aber kann man hier irgendwo rauchen? Ich weiß nicht, ich glaube, den Flur runter ist ein Balkon, also zumindest rauchen da die Ärzte. Ja, danke. Und darf ich fragen, sind Sie wegen Herbert hier? Sie kennen den Herbert? Aber Logo. Übrigens, ich bin Regina. Irene, hallo. Hallo. Unsere Wilma liegt vis-à-vis. Wir wissen nicht, ob die je wieder auf die Beine kommt. Oh, der tut mir leid. Wilma ist doch kurz vor dem Herbert eingeliefert worden. Beide aus demselben Kiez, eben noch putzmunter und denn von jetzt auf gleich ausgenockt. Ist ja merkwürdig, wa? Hm, ja, ausgerechnet jetzt, wo wir unsere Wilma so dringend nötig haben. Wilma? Hab ich das schon mal gehört? Alles läuft doch auf Wilmas Namen. Die ganzen Petitionen und Unterlassungsklagen. Wir kämpfen schon seit Monaten gegen die Zwangsräumung von unserem Vereinsgelände. Was für einen Sport machen Sie denn? Sport? Ach, nee. Wir sind mehr so was wie eine gemeinnützige Interessensvertretung. Ach so, was Soziales. Eine Begegnungsstätte von und für Frauen. Und Wilma ist unser Häuptling. Was ist ihr passiert? Gestern ging es ihr noch super. Dann ist er plötzlich umgekippt. Einfach so, genau vor dem Bezirksamt. Und irgend so eine fiese Schnepfe hat das auch noch ausgenutzt und ihr die Handtasche geklaut. Was? Ja. Mit den ganzen Unterschriften für das Bürgerbegehren gegen die Schließung von unserem Verein. Nee. Doch. Alles umsonst. die ganzen Stunden auf dem Wochenmarkt, um die geforderten 10.000 Stimmen zusammenzukriegen. Das kann doch kein Zufall sein. Na, der Zeitpunkt ist auf jeden Fall denkbar ungünstig. Die letzte Laubenpieperin hat's auch gerade erwischt. Was? Das Elektromobil von ihr ist auf immer abgegangen wie ein Zäpfchen. Und sie hat einfach nicht losgelassen, die Arme. Hat die ja lange genug drauf gespart. Jetzt sind beide hinüber, das Elektromobil und Irmiat. Die Einzige, die noch einen unkündbaren Vertrag hatte und auf keinen Fall verkaufen wollte. Entschuldigung, wie hieß die Dame? Irmiat. Irmgard? Elektromobil frisieren? Und auch der Lottoladen musste dicht machen. Lassen Sie mich raten. Noch ein Unfall. Ist doch komisch, oder? Der Herbert mit seinem Getränkegroßmarkt hat ja auch schon aufgegeben. Ich dachte wirklich, der Herbert, der bleibt. Und jetzt? Alles, was von ihm übrig ist, ist seine Allwetterjacke. Mein Schutzschild. Es tut mir wirklich sehr leid, dass wir nichts mehr für ihn tun konnten. Mein Beileid. Endlich hatte ich meinen Leo gefunden. Und dann wird er mir entrissen. Leo? Ich dachte, der hieß Herbert. Leonardo DiCaprio. Ach so. Von Titanic. Mindestens 20 Mal habe ich den Film gesehen. Gleich als er rauskam. In verschiedenen Kinos. Überall in Berlin, im Westen und im Osten. Und jedes Mal, wenn am Ende die greise Rose den Saphir aus dem Mantel zieht und ins Meer schmeißt, hat der Saal im Westen vor Verzückung geseufzt. Und der im Osten vor Entsetzen geschrien, ist die bescheuert, die Alte. Ich sage ja immer, wenn man die Gräben zwischen Ost und West verstehen will, muss man in Titanic gehen. Wisse, Herbert liebt meine Titanic-Geschichten. Irene sagt ja immer, was ein blöder Film. Ja, erst lässt die Winslet den DiCaprio nicht mit aufs schwimmende Brett und am Ende schmeißt sie ihm noch den Juwel hinterher. Wem will man denn damit ein Beispiel geben? Aber zurück zu uns. Wir haben nun bedauerlicherweise Unfallflucht mit Todesfolge. Ja, hier meine Karte. Danke. Wenn Ihnen irgendwas einfällt, was auf die Täterin oder den roten SUV hinweisen könnte, melden Sie sich bitte, ja? Ich schaue aus dem Fenster. Nicht weit von hier bin ich aufgewachsen. Auf der anderen Seite vom Teltow-Kanal. Mein Vater ist in diesem Krankenhaus auf der gleichen Etage verreckt. Meine Mutter ein Stockwerk drüber. Und jetzt Herbert. Wenn man hier landet, geht's wohl bergab. Ich ziehe Herberts Jacke an und gehe. Ach Mensch, du. Auf der ganzen Station wimmelt es vor Unfallopfern, die sich untereinander kennen. Was? Erinnerst du dich an die Tante aus dem Whirlpool? Weißt du, die mit ihrer Handykarte? Die Ohre, die uns auf die ganzen Frauen ansetzen, Leute. Mhm. Die liegen jetzt alle hier im Krankenhaus. Mhm. Da vorne. Der rote SUV. Oh, Scheiße. Lauf, Bea. Warum denn? Lauf, los, komm, was nicht nach der Hand. Lauf einfach. Komm, Irene. Komm, ich kann nicht mehr. Komm. Doch plötzlich kommt ein Cabrio aus dem Nichts angeschossen und bremst direkt vor uns. Spritzt du hier völlig? Meine Damen, eure Kutsche wartet. Regina. Ja, los, komm, spring drin. Los. Und los geht die wilde Fahrt. Regina steuert über den Bordstein auf die Gegenfahrbahn. Aus dem Weg da. Hey, aus dem Weg, verdammt. Mach doch mal da Platz, ey. Oh Mann, ich mach doch hier nicht. Ich hab uns an der Stoßstange. Vorsicht. Pass auf, oh mein Gott. Hinter uns sieht es aus wie in einem amerikanischen Actionfilm. Quietschende Reifen, Blechschäden, gebrochenes Glas. Der Weg für den SUV ist versperrt. Oh Mann, das war knapp. Aber den SUV haben wir abgehängt, wa? Ja, sieht so aus. Bei der Gelegenheit, Bea, das ist Regina. Wir haben uns eben im Krankenhaus kennengelernt. Ach so, Tag. Hallo. Reginas Freundin ist eine von den Unfallopfern, die oben auf der Station um ihr Leben ringen. Dich hat ja wohl der Himmel geschickt, war Regina. Na, das sah so aus, als wenn ihr meine Hilfe gebrauchen könntet. Irene? Ja? Die Polizistin vorhin im Krankenhaus meinte, dass Herbert von genau so einem roten SUV angefahren wurde. Was? Wie die Irre da hinter uns? Ja. Na und was machen wir nun? Bislang habe ich mich mit all unseren Klientinnen auf die eine oder andere Art verbunden gefühlt und ihre Aufträge nicht nur als monetäre Angelegenheit begriffen, sondern als Berufung. Wir wollen ja keine Revolution starten, keine Partei gründen. Wir wollen die Welt nur ein kleines bisschen besser machen. Und besonders verbunden fühle ich mich mit... Bea, was denkst du? Ich glaube, ich habe da eine Idee, wie uns der Kosmos wieder gewogen sein könnte. Spirit ohne Limit TV. Dein Geschäft von heute ist deine Zukunft von morgen. Ach, Sie sind die Virtuosin hinterm Steuer, nicht? Siehst du? Ja, das bin ich. Ach, was für eine Freude, dass ich die Möglichkeit erhalte, mich zu revanchieren. Für mich sind Sie beide Heldinnen. Aber erklären Sie mir, wieso ausgerechnet Sie, die Sie für die Selbstbefreiung unserer Geschlechtsgenossinnen kämpfen, von eben solchen niedergewalzt werden? Tja, kiegt mal da in die Nachrichten. Seid ihr das? Fand heute ihr tragisches Ende, als der Inhaber eines Langwitzer Getränkegroßhandels vorsätzlich überfahren wurde. Das Opfer erlag wenig später seinen schweren Verletzungen. Was ist denn das? Eine Zeugin aus dem Umfeld des Opfers bestätigte unserem Sender gegenüber, dass es sich bei den Tatverdächtigen um zwei ehemalige Dessous-Fachverkäuferinnen aus dem KDW handelt. Das ist ja eine Unverschämtheit, ist denn? Hinweise, die zur Ergreifung der Flüchtlinge verdächtigen. Die glauben tatsächlich, wir sind das gewesen. Ja, wir wollen euch das in die Schuhe schieben. Und warum? Tja, das wissen nur die Toten. Na, die können wir fragen. Kinder, ich bin schon in meiner spirituellen Transformation. Muss gleich auf Sendung. Laura Lichtpünsche ist unser Transmedium für Jenseitskontakte. Ihre Show Hello Again ist neben meinem K-Orakel der Quotengarant für Spirit ohne Limit TV. Liebe Frau Laura, also wir wollen rauskriegen, wer mein Herbert nee, auf unseren Herbert. Mein Gott, ja, unseren Herbert auf mir wissen hat. Und wer uns dafür dran kriegen will. Also gut. Zuerst brauche ich was Haptisches, um Kontakt aufzunehmen. Habt ihr ein Haar des Toten oder vielleicht einen Schuh? Nee. Psst, wer? Was ist denn hiermit? Ach so, ja, klar. Hier. Das ist die Jacke von meinem Herbert. Ja, von unserem Herbert. Die vom Getränke, Herbert? Ja. Ist das seine Allwetterjacke? Das gibt's doch nicht. Sie kennen meinen Herbert. Aber natürlich. Nach Sendeschluss hole ich mir bei Herbert immer mein Piccolöchen. Ach, na, umso besser. Dann kriegen wir ihn leichter hergechannelt, wenn er dich eh schon kennt. Ach, den brauchen wir gar nicht zu stören. Kostet viel zu viel Energie. Wenn ihr mich fragt, die Einzige, die dafür in Frage kommt, ist Roswitha von Nels, Nels, Nels. Zu Roswitha gehe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr, seit die mir meinen kleinen Zeh weggehobelt hat. Und wenn ihr mich fragt, das Nagelstudio, alles nur Fassade, die macht den Geldwäsche, hat sich gerade den Lottoladen nebenan einverleibt und bedrängt den Herbert schon seit Monaten. Ja. Will seinen Getränkemarkt kaufen und sämtliche Grundstücke ringsum für ihr obskures Bauvorhaben. Ein ekelhaftes Neubauprojekt für Superreiche. Und fährt noch dazu ein Verdrängerauto. Ja, mein Schätzchen, vor dem sich meine kleine Tilly fürchtet. Einen roten SUV? Ja, genau. Kinder, das ist er. Doch plötzlich klingelt das Telefon. Laura nimmt ab und stellt auf laut. Frau Lichtpünche, hier ist jemand von der Polizei. Hallo, hier ist Kriminalobermeisterin Nix. Leute, das ist die LKA-Tante aus dem Krankenhaus. Was? Das ist doch die von damals, die mich verhaftet hat. Wir suchen Ihre Kollegin. Wie heißt die? Gudrun Hellsicht, unser Verdauungsorakel. Frau Hellsicht wurde mit zwei Tatverdächtigen gesehen, hier im Haus. Jemand hat uns verpfiffen. Das war bestimmt Lutz. Aus keltischer Mystik mit Lutz. Er verkauft magische Trollhaare auf der Druidenschiene und hat's auf meinen Sendeplatz abgesehen. Trollhaare? Ja, sie sind gut gegen Arthrose. Irene Majowski, sind Sie da? Ihr müsst verschwinden. Lassen Sie uns reden. Ich bin Ihre einzige Chance. Sie haben sich verwählt. Also Kinder, ihr habt's einmal geschafft. Ihr werdet's wieder schaffen. Daher empfehle ich Abgang mit Wumms. Naja, was hieß denn das jetzt? Action, spricht der Fuchs und knipst im Hühnerstall das Licht aus. So, was ist los hier? Ich hab Ruhetag. Wir haben Ihr Kalkül durchschaut. Genau. Sie räumen jeden aus dem Weg, der Ihr Vorhaben behindert. Den Frauenverein, die Laubenpieper, den Lottomann und meinen Herbert. Und jetzt wollen Sie es uns in die Schuhe schieben. Könnt ihr das beweisen? Natürlich nicht. Ich habe noch nicht mal einen Strafzettel. Aber einen roten SUV. So einen fährt jede dritte Vorstadtmutti. Und überhaupt, ich habe Zeuginnen dafür, dass ich hinten im Büro war. Also, völlig zwecklos, eure kleine Polonaise hier. Warum, Herbert? Na, warum schon? Sein Grundstück. Er hat mich hingehalten, aber letzten Endes hat die Mimose doch unterschrieben. Und jetzt verpisst euch aus meinem Laden und verkriecht euch wieder unter den Stein, unter dem ihr vorgekrochen seid. Ich fordere Genugtuung. Ein Duell? Interessant. Und welche Waffen? Wir klären das hinterm Lenkrad. Mein SUV gegen eure Keksdose. Zum Start. Fertig machen. Irene, Ich hab dir die Kompression erhöht. Okay. Jetzt hast du einen 6,3 Liter V8 Motor. Aluminiumblock, SVT Supercharger und Racingkrümmer. Oh, klingt gut. Hol sie dir. Habt ihr mit der Nuckelpinne wirklich eine Chance? Hey, wenn Irene sich hinters Steuer setzt, gibt es nichts, was sie nicht kann. Genau. Dieses Mal schlagen die Opfer zurück. Also, die Damen Hals und Beinbruch. Wir sind bei Ihnen wie versprochen. Kosmische Lichtgrüße und Gaia Segen für euch alle, ihr geliebten Heldinnen der Metamorphose. Roswitha wartet bereits. Irgendeiner wartet immer. Ihr und euer popliger Untersetzer habt null Chance. Ich hab mehr Feingefühl in meinem kleinen Zeh als Sie in Ihrem ganzen Körper. Wenn ich aufs Gas trete, ja, dann stimmt die Dosierung. Scheinwerfer an! Während Irene den Motor aufheulen lässt, bekommen wir spirituelle Unterstützung durch Laura und Gudrun von oben. Geschafft. Hier vom Glockenturm haben wir den besten Blick über das gesamte Olympiagelände. Gudrun, was ist nun das Preisgeld? Wer als Erste dreimal um das Berliner Olympiastadion rum ist, hat gewonnen. Die Verliererin überlässt der Siegerin das Terrain und verschwindet aus der Stadt. Und los geht die wilde Fahrt. Conny hatte recht. Wir fliegen nur so über den Asphalt. Im Radio läuft Elton John. Dreh lauter. Du, das ist ein Zeichen, bestimmt. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Ja, darum geht's in dem Song. Um die yeah, yeah, yes. Ich sage dir, Irene, standing kann jede. Aber wir sind yeah. Cockpit 511 an Zentrale. Cockpit 511 an Zentrale. Wie ist der Status? Illegales Autorennen am Olympiastadion. Ein roter SUV gleich auf... Moment. Das ist doch ein Kleinstwagen. Ich kann's fast nicht glauben. Mit einer schwarzen Nuckelpinne. Kriminalobermeisterin Nix hier. Sagten Sie roter SUV und Kleinstwagen? Ja, unglaublich. Gleich auf. Fordern Sie Verstärkung? Nein, der Fall gehört mir allein. Oh Gott, Irene? Ich weiß. Achtung! Ja? Vor uns! Sattelschlepper! Halt dich fest! Was? Kopfentin. Nee. Doch, unten durch. Manchmal ist es von Vorteil, klein zu sein. Augen zu. So, jetzt haben wir auch ein Cabrio. Irres Manöver von Irene. Weiter geht's, nur noch eine Runde. Irene, gleich haben wir es geschafft. Ja, und dann? Wie, und dann? Ja, es wird wieder eine Roswitha geben. Und wieder. Ganz Berlin ist mittlerweile voll von denen. Hast recht. Wisst ihr was? Wir verschwinden von hier. Aber wohin? Wohin? Ich kenne ja nur Langwitz und halt das Drumrum. Aber hierbleiben und aufgeben? Scheiß werden wir. Die größte Stärke einer Langwitzerin ist ihr Wille. Also, denk nach, Bea. Im Film. Wenn sie Krebs haben oder sonst wie am Ende sind, antworten sie auf diese Frage immer ans Meer. An welches? Frankreich. Ja, ja, ja! Ich würde mal sagen, der unglaublichste Rennausgang von die Weltgeschichte. Wow. Ihr habt's geschafft. Ihr habt's wirklich geschafft. Ja. Na klar haben sie das. Super. Conny, du bist der Knaller. Aber Zeit zum Feiern bleibt nicht. Die Bullen werden sich von eurem Sieg nicht beeindrucken lassen. Ihr müsst abhauen. Schnell. Also dann, auf zum Meer? Ja. Kann man schon riechen. Das Meer. Unter uns liegt zwar nur die Spree. Das hier ist meine Lieblingsbrücke, Bea. Aber weißt du was? Mit dir liegt Berlin am Meer. Jetzt gib mir mal deine Hand, Irene. Gib mal. Schließ deine Augen. Dann los. Gut. Steig auf die Motorhaube. What? Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ja, aber... Halt dich an der Reling fest. Mhm. Und okay. Die Augen bleiben zu. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Und jetzt öffne die Augen. Irene Majowski, drehen Sie sich langsam um. Scheiße, das war's. Nein, nein, ich gehe nicht zurück in den Knast. 10-mal Fahrerflucht, allein im Februar, März. Immer im Südwesten Berlins, hauptsächlich in Langwitz. Das Muster ist erkennbar. Was wollen Sie? Ich will Sie nicht verhaften, aber ich muss. Frau Majowski, ich weiß, warum Sie damals Ihren Mann ausgeschaltet haben. Ich kenne mehrere seiner Opfer, die er klein gemacht und deren Leben er zerstört hat. Und ich bewundere Sie für Ihre Konsequenz. Und dass Sie geschwiegen und es auf sich genommen haben, den Opfern die Schmach vor Gericht zu ersparen. Das wollte ich Ihnen endlich mal sagen. Danke. Verfluchter Mist. Was ist denn? SUV direkt voraus. Nee. Das. Oh, da. Oh, oh, oh. Ah! Ah! Irene! Irene! Bea! Bea! Alles okay? Alles okay. Da, das Schwimmbrett. Ja, los. Komm. Oh, das trägt nur eine von uns. Los, schieb du dich drauf. Ich halte mich am Rand fest. Steigen Sie langsam aus dem Fahrzeug. Ich will Ihre Hände sehen. Ich? Was? Die da unten, die müssen Sie verhaften. Also ich sehe niemanden. Na los, her mit dem Pfötchen. Nein. Es gibt einiges, über das wir beide uns unterhalten müssen. Nein! Ich friere so. Bea. Ja? Das Allerbeste, was ich je gemacht habe, war, mit dir unsere Firma zu gründen. Oh. Ein Boot. Irene, da. Ein Boot. Hierher! Hallo! Hierher! Hallo! Hilfe! Der Binnenschiffer, der uns aus der Spree gefischt hat, versorgt uns mit Decken und heißem Tee. Sein Kahn heißt Otto Lilienthal. Merkwürdiger Name für ein Boot. Man weiß ja, wie der geendet ist, der Lilienthal. Wohin schippern Sie denn? Nach Paris, in die Stadt der Liebe. Ach, wirklich? Oh. Ja, du trägst ja immer noch Herberts Allwetterjacke. Hatte tolle Dinge. Nass, aber unverwüstlich. Warte mal, Irene. Was denn? Oh ja, kick mal, was da in der Herberts-Jackentasche war. Meine Fresse. Hast du die Kette die ganze Zeit mit dir rumgetragen? Ich glaube, ja. Das ist das Allerschönste, was ich je gesehen habe. Das ist ein Saphir, oder? Das Herz der Spree. Der teuerste Klunker von Plempe. An ihm wäre das Herz der Spree noch schöner. 75.000 Euro. Irene, 75.000! Und mehr, schau mal. In der Fassung. Die Gravur. Für meine Königin. Königin von Lankwitz von Max Urlacher und Angela Lucke. Es spielten Irene Kathleen Gavlich, Bea Manon Strachy, Gudrun Svetlana Schönfeld, Laura Lichtbündje Frauke Pohlmann, Regina Susanne Häusler, Conny Christine Felix Pohl, Kriminalobermeisterin Nix Kathi Karrenbauer, Roswitha Desiree Nick, Herbert, Gerd Warmelin. In weiteren Rollen Nina Weniger, Susanne Jansen, Svea Timanda, Alexandra Marisa Wilke, Lea Fassbender, Caroline Stegemann, Christian Gaul, Falk Willi Wild, Maximilian Held und viele andere. Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour, c'est très joli. Haben Sie schon gehört? Seit neuestem gibt es ein kleines, feines Dessous-Geschäft in der Pariser Rue de la Victoire im 3. Arrondissement. Hier bestellt sogar die Didier Neuf. De femme allemande, das sind wir, entwerfen die exquisitesten Kreationen unter dem Label La Reine de Lankwitz. Technische Realisation Jan Ullmann und Erik Michels. Regieassistenz Dirk Leiers. Regie Thomas Leutzbach. Dramaturgie Ulla Illerhaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.